hinein. Ich nur Raida, erfor ich zum Wohn. Ich will erfüllt, wie es mir weine. Entweih durch mein Eid in einen Mund. Ich liebe Helden, nicht in mein eigen nimmer. An meiner Liebe zweifle, Aida. Hoffest du zu entgehen, am Meer ist reißen, des Königs Befehl, des Volkes Wille, des Rieselns Jubel. Höre, Aida! Aufs neue Herzen kam, mit und gewährte, es joch ins Volk herein, der Krieger rein. Schon überzieht in deinen Ohren, bei dem Triumphe, den wir erringen, bin ich dem König mein Herz vertraut. Du bist der Kampf, reiß den in den Kirchen, der meine Liebe wollen erbauen. Du bist der Kampf, reiß den in den Kirchen, thank you. leben. Kein sterblicher kennt Gott, hat jemals so geliebt, wie ich dich liebe. Geh, geh, ein Herr sein am Nierig. Nein, niemals. Come on.